My name is Brigid and I bring you AIDS. It's me, Dee. In Frankfurt stehen die Brigids rum, hüpfen aus den Ecken und reden dumm. Wo die Brigids spielen, yeah. Kannst du nicht mehr auf die Straße trauen, weil sie gleich auf die Schnauze hauen. Drüben in der Ecke da penne Figur, hatten wir sehen zu viel Aids ganz vor. Wollt ihr den Aids spielen? Geht auf den Strich für den nächsten Stich. Auch große Leute sind dabei, unterstützen diesen Deal. Weil man nun die schwarze Crew schon ganz gelassen zu. Frankfurt stehen die Brücke zwang. Hüpfen aus Ecken und reden der. Ohne Gerät, ich bin, yeah.